Die Zeit Nodong-Shimun vom 2. Mai brachte einen Beitrag von einem Mann namens Ri Gun-pyong mit dem Titel »Ein Frühlingsblumengarten für großen nationalen Zusammenschluss auf der Insel Suk«. Im Beitrag wurde darauf verwiesen, dass der Präsident Kim Il-sung am 2. Mai zu C-37 1948 auf der Insel Suk vom Fluss Taedong eine bedeutungsvolle Beratung mit den Vertretern der südkoreanischen Parteien und Gesellschaftsorganisationen, die an der historischen gemeinsamen Süd-Nord-Konferenz vom April teilgenommen hätten, organisiert und ihnen Brei von ihm persönlich gefangenen Fischen und Speise aus Rohrmeeresche angeboten habe. So habe er ihnen volle Fürsorge und menschliches Gefühl erwiesen und uneingeschränkte heilige nationale Liebe, Hochherzigkeit und große Anziehungskraft gezeigt. Wenn der Mai in Donggang, also Zeit der Gründung der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes, ein Monat der Einleitung des Beginns der Nationalen Einheitsfront für die Befreiung Koreas gewesen sei, so habe der Frühlingstag auf der Insel Suk ein historischer Tag der Schaffung eines Blumengartens für den großen nationalen Zusammenschluss zur Wiedervereinigung des Vaterlandes bedeutet. Ausgehend vom unvergesslichen Frühlingstag auf der Insel Suk sei die Einheitszeit vom 15. Juni als Ära durch unsere Nation selbst eingeleitet und heute unter der Führung von Marschall Kim Jong-un das neue Zeitalter der selbstständigen Wiedervereinigung angebrochen.